Atmung, Assimilation des Lebens. Bei Erkrankungen, die mit der Atmung im Zusammenhang stehen, sollte man sich folgende Fragen stellen. Was verschlägt mir den Atem? Was will ich nicht hinnehmen? Was will ich nicht hergeben? Womit will ich nicht in Kontakt kommen? Habe ich Angst, einen Schritt in eine neue Freiheit zu tun?